Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizeidirektion Koblenz. Ja, und hier ist Wolfgang Edler in Bad Oeynhausen, Eidinghausen-Dehme, am Fuße des Wiehengebirges, um es mal wieder zu betonen. Heute nach etwas längerer Sendepause, wie manchen Fans aufgefallen ist, das hatte verschiedene Gründe. Wir hatten blöderweise beide so viel zu tun, dass wir zwischendurch nicht aufnehmen konnten. Wir hatten eigentlich Termine gemacht, die mussten wir wieder absagen. Soweit ist es schon gekommen. Ja, wir kamen nicht zusammen. Also jeder hatte immer irgendwas anderes vor, komischerweise. Das ist echt selten, weil wir eigentlich, es ist ja Freitagmorgen eine heilige Zeit. So. Genau, freitags um 9 ist eigentlich Podcast-Zeit, aber manchmal geht es eben nicht. Und dann findet man keine Lücken im Kalender und zumindest nicht gleiche Lücken. Und so ist es dann halt. Genau. Wir können das ja mal probieren, dass wir dann zu den Zeiten, wo wir jeweils Zeit haben, einen Podcast aufnehmen. Ich nehme meine Hälfte auf und du deine. Und dann spielen wir das übereinander. Manchmal ist es ja so ähnlich. Auch heute ist also die Internetverbindung wieder so schlecht, dass wir zwischendurch einfach nicht wissen, was der andere macht. Aber gut, wir finden uns bis jetzt immer noch wieder. Nein, Wolfgang, das ist ganz anders. Wir machen schon so lange Podcast, dass wir eigentlich keine Internetverbindung mehr brauchen, um uns zu unterhalten, weil wir uns sozusagen im Schlaf verstehen. Also wir brauchen keine Verbindung mehr per Internet, weil wir uns so lange kennen. Ja, also das kann auch funktionieren. Mal gucken. Ja. Wir reden einfach wie gewohnt aneinander vorbei. Und verstehen, nein, Quatsch. Aber jeder weiß. genau. Nein. Ich glaube, wir kennen uns ja ganz gut inzwischen. So mit allen Licht- und Schattenseiten, die so auf uns herabscheinen. Nicht? Manchmal ist es Licht, manchmal ist es manchmal denken wir ein bisschen nach über Dinge, die wir gesagt haben, und manchmal auch nicht. Ja, genau. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Es war Landessynode. Ich war auf der Landessynode als Vertretung. Und da wurden gewichtige Dinge gesagt, denn es geht ums Sparen. Auch die westfälische Kirche, also auch die landeskirchliche Ebene hat jetzt massive Finanzprobleme. Und es muss, also wir sind auf dem Weg zum Haushaltssicherungskonzept und es müssen einige Dinge sehr, sehr massiv angegangen werden. Das war keine einfache Synode. Ja, das hat natürlich auch passiert. Das ist auch passiert. Mhm. Und du warst sehr viel auf Dienstreise, ne? Ja, ich war viel auf Dienstreise. Ich habe ein paar Seminare gemacht zum Thema Organisationsentwicklung und so diese Dinge. Und übrigens, wo wir vom Sparen reden, tatsächlich ist es so, dass nicht nur die Kirche sparen muss, auch die Bundespolizei zum Beispiel muss sparen. Das merken wir in allen Bereichen aufgrund der Konjunkturentwicklung, Steuerentwicklung und so weiter. Das sind auch so Dinge. Also während man jetzt denkt, die Bundeswehr, okay, die haben ziemlich viel Geld bekommen, gibt es andere Bereiche, wie zum Beispiel Bundespolizei, wo echt Einsparungen nötig sind. Das zeigt sich auch in verschiedenen Bereichen. Finde ich auch nicht witzig, muss ich sagen. Weil das doch in manchen Punkten auch gewisse Einschnitte bedeutet. Ja. Was müsst ihr denn an Einsatzmitteln reduzieren? Ja, Einsatzmittel sind zum Glück noch nicht reduziert. Also es gab ja mal Zeiten, wo wirklich Dienst, also so Fahrten, ne, mit dem Auto ein bisschen begrenzt waren wegen der Benzinkosten und so. Ich glaube, so weit ist es noch nicht. Aber tatsächlich, es gibt schon Einsparungen, merkt man in verschiedenen Bereichen, ja. Mhm. Ja. Ja, und auch bei uns in der Gemeinde sieht es ja auch nicht anders aus. Wir sparen ja auch. Also überall sparen, sparen, sparen. Und das ist nicht lustig. Natürlich hat immer, das weiß man ja auch, man kann überall sparen, nur nicht bei den eigenen Sachen. So sehen es natürlich auch die Gemeindeglieder. Und das ist alles nicht so einfach. Aber andererseits steuern wir jetzt mit Macht auf Pfingsten zu. Ach so, das war ja. Du hast aber hier die Brechstange. Ich wollte noch mal gerade sagen, ich habe ein bisschen gelacht beim Thema Sparen, weil man spart ja nicht wirklich. Es ist ja nicht so, dass man Geld spart, dass man vielleicht später für irgendwas anderes ausgibt, sondern eigentlich ist ja nur, man hat kein Geld mehr, das man so ausgeben kann in dem Maße, ne? Im Allgemeinen sind diese Änderungsphasen ja auch von Kosten durchsetzt, weil man ja Hilfe braucht und Leute anwerben muss und alles organisieren muss, bis man dann endlich spart, hat man so viel Geld ausgegeben, dass man das erstmal einsparen muss. Es ist überall mehr oder weniger das Gleiche, ne? Aber das kann die Stimmung trüben, wie vieles andere auch. Aber wir haben ja uns fest, seit wir den Podcast machen, auf die Fahnen geschrieben, dass wir uns nicht allzu sehr betrüben lassen wollen, sondern manchmal mit etwas zu viel Humor, das haben wir auch schon gemerkt, an die Dinge rangehen und manchmal ein bisschen Witze machen, die man nicht so witzig findet. Also, aber wir versuchen ja immer wieder aus allem noch das Beste rauszuholen, ne? Ja, das Beste raus. Genau. Das, auch mal durch Humor. Genau, und wir geben uns weiterhin Mühe dabei. Sie bemüht sich stets. Im Rahmen, genau. Ja, deshalb kam ich da gerade schon so schnell zu Pfingsten, weil das ja nun eigentlich ein Fest ist, das so eine ganz andere Stimmung freisetzen soll. Optimismus, Hoffnung, Bewegung. Ja, und überhaupt so, jetzt geht's aber mal los, und zwar auch im geistlichen Sinne. Ne? Pfingsten erinnert mich immer sehr stark wieder daran, worum es bei Kirche denn eigentlich geht. Also da erinnere ich mich übers Jahr auch immer dran, keine Sorge. Aber denke in letzter Zeit immer öfter, also viele Leute glaube ich, Kirche ist irgendwie ein Heimatverein. Oder es geht immer darum, gewisse Strukturen, Gebäude, Arbeitsplätze, das muss alles gehalten werden, weil das einfach ohne das nicht geht. Das ist dann die Argumentation. Und wenn man aber sagt, wie ist das denn mal so mit, jetzt mal so ganz fromm gesagt, wie ist das denn mit Jesus? Wie ist das denn mal mit einer, wollen wir da nicht mal was Neues, Gemeinsames oder so? Nee, das interessiert alles nicht. Wir müssen erst die Strukturen klären. Und das geht mich schon immer so ein bisschen an. Also, weil, ist die Frage. Man sagt ja, der Geist weht, wo er will, und anscheinend muss er aber, also wird er bei einigen Gelegenheiten gar nicht reingelassen. Und das, was der Geist oftmals eigentlich locker machen will, da weht er sozusagen irgendwie gegen Mauern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich zu diesem heißen Thema Kirchen und Mauern überhaupt noch irgendwas sage. Aber ich habe gedacht, nö, ich halte jetzt lieber meine Klappe, wenn ich mal so nicke sozusagen. Aber das hört ja keiner. Genau. Es ist das alte, immer wieder gleiche Thema eigentlich. Die Frage nämlich, Pfingsten ist irgendwas Dynamisches, ist Aufbruch, ist Neuanfang. Alles, was so an Strukturen da ist, haben wir auch an Mauern oder anderen Dingen, soll ja nur eine unterstützende Funktion haben. Also es ist ja nicht Aufgabe der Kirche, Kirchen zu bauen, sondern Kirchen werden gebaut, um geistliches Leben zu ermöglichen zum Beispiel. Solche Dinge. Also man vergisst manchmal so ein bisschen, finde ich, was Mittel und was Zweck ist, würde ich sagen. Das darf man eben nicht vertauschen. Also der Zweck ist eigentlich, das Evangelium zu verkünden, Glauben zu leben und solche Dinge. Und das Mittel dafür, das sind bestimmte Strukturen. Ja, so würde ich es auch sehen. Ne? Aber ich habe das Gefühl, viele sehen es nicht so. Und ich habe jetzt mal, es ist ja bald wieder Europameisterschaft, ne? Bist du denn schon am Fiebern? So, ja. Dann habe ich mal so geguckt, dann vor kurzem gab es ja die Meldung, dass die evangelische Kirche in Deutschland 2023 3,1% ihrer Mitglieder verloren hat. Ja. Ne? Und das sind knapp 600.000 Leute. Das sind ungefähr 10 Kirchenkreise Floto. Ja. Oder, wenn man das in Fußball umrechnet, was meinst du, ist der größte, also der von den Mitgliederzahlen her größte Sportverein der Welt? Puh, keine Ahnung, vielleicht Bayern München oder so. Richtig, hast du richtig geraten. Ja, es tut mir leid, Schalke ist nicht so groß. Also tatsächlich, Bayern München ist der mitgliederstärkste Verein. Was schätzt du, wie viel Mitglieder der hat? Ja, das weiß ich jetzt nicht so. Also 316.000. Das, Ja, 316.000, etwas mehr. So, ne? Das heißt, im vergangenen Jahr sind doppelt so viele Leute aus der Kirche ausgetreten, wie Bayern München Mitglieder hat. Und das heißt, auf der einen Seite sind noch verflixt viele Leute in der Kirche. Ja. Wenn das 3,1% sind, also wir haben immer noch 18,56 Millionen Menschen, die allein in der evangelischen Kirche dabei sind, muss man auch mal sehen. Ja. Das sind eine ganze Menge Leute. Ja, noch, ne? Genau. Aber diese Riesengemeinschaft wird eben schwächer. Und da ist eben so für mich die Frage, es fehlt so ein bisschen Pfingsten, also es fehlt an der Begeisterung. Ich meine, für jeden Fußballfan ist doch selbstverständlich, dass, wenn der Verein auf dem Platz ist, dass gefeiert wird, dass mitgemacht wird, dass gejubelt wird, dass auch natürlich Beiträge gezahlt werden, damit der Verein leben kann und so. Und wenn der Verein mal eine schlechte Phase hat, dann als echter Fan steht man dann auch zu seinem Verein. Ne? Dann sagt man, da kommt auch nach Regen folgt Sonnenschein und so. Und ja, so eine Phase irgendwie, denke ich, haben wir bei Kirche jetzt auch schon länger und jetzt bröseln die Fans irgendwie, so habe ich den Eindruck. Ja, mag sein. Wobei wahrscheinlich die Begeisterung all dieser vielen Fans nie so groß war in der Masse, wie es, glaube ich, für einen Fußballverein war. Da waren ja auch wahrscheinlich einige dabei, die aus Traditionen und anderen Gründen einfach da sind, was auch in Ordnung ist. Man darf nicht vergessen, das sind viele, viele Menschen, die das Kirchensteuersystem finanzieren, die das alles mittragen, die brav ihre Beiträge zahlen, damit Kirche überhaupt möglich ist. Ne? Insofern gut, dass es sie gibt, aber auch kein Wunder, dass sie weniger werden, würde ich mal sagen. Ja, das ist wohl absolut richtig. Und da, finde ich, setzt Pfingsten im Jahr immer so einen Punkt, wo man so sagt, könnten wir nicht auch so ein bisschen mehr Begeisterung haben? Im Glauben. Ja, könnten wir. Und da würde ich jetzt tatsächlich mal den Bogen schlagen zu dem Predigttext tatsächlich. Epheser 4. Und du hast ja im Vorfeld gesagt, dass du darüber predigst. Und ich habe dir gesagt, Pfingstmontag wohl. Ja, am Pfingstmontag, genau. Und da gibt es einen Satz, ich fange beim letzten Mal an, der heißt nämlich in Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem, in der das Haupt ist, Christus. Finde ich ein interessantes Wort. War das biblische Leitbild der Altstadtkirche? Also wir haben mal so eine Perspektiventwicklung gemacht und schlug Birgit Kuhlmeier die Bibel auf und sagte, das könnte ein Wort sein, das fanden alle gut. Und weißt du, was das Gute daran ist? Da steht zwar Wachstum drin, aber nicht das Wachstum, wie man es so im marktwirtschaftlichen Sinne versteht. Größer, weiter, mehr Volumen, mehr Umsatz. Sondern es steht Wachstum zu etwas hin, zu Christus. Ja. Mhm. Also das heißt, es geht nicht um monetäres Wachstum, es geht nicht um quantitatives Wachstum, es geht um ein innerliches Wachsen. Ist doch ein schönes Wort, finde ich. Ja, du kennst dich mit dem Wort gut aus, ne? Ich kenne mich mit dem Wort gut aus und weißt du, was Schöne ist, finde ich? Es gibt ja das Bild auch zum Beispiel von den Kindergärten, ja? Kinder lässt man wachsen, man erzieht sie nicht und so. Mhm. Also das wächst hin sozusagen, ich stelle das ein bisschen romantisch gerade vor, getrieben durch die Sonne Christi sozusagen, wachsen wir hin zu ihm, ja? Das ist aber gar nicht so schlecht, weil ich glaube, erstens hat das eine politische Bedeutung, nämlich von diesem Wachstumshype ein bisschen wegzukommen. Und es hat eine spirituelle Komponente, nämlich sich auf seinen Glauben zu besinnen, auf das, was zählt. Das ist doch schön. Absolut. Und wenn du hier von den Kindergärten sprichst, da gibt es ja dann auch dieses Zitat, wir können unseren Kindern zwei Dinge geben, Wurzeln und Flügel. Also das heißt, wir brauchen schon auch etwas, wo wir Grund haben, wo wir also Orientierung haben, wo wir einen Fixpunkt haben. Mhm. Und das ist seit vielen Jahrhunderten für viele Menschen aus gutem Grund der christliche Glaube. Mhm. Und die Flügel heißt ja auch, dass man damit dann auch frei leben kann. Also es ist ja oftmals so verstanden, dass christlicher Glaube einengt, dass das nur so institutionell und die alten Menschen oben sagen, wie es gehen muss und so irgendwie. Ich habe das immer so verstanden und ich habe es auch immer so erlebt, dass wir sagen, nein, wir leben doch und wir leben eben mit Gott und wir leben mit mit seinem Geist, mit seinen Zusagen durch Christus. Das ist eine lebendige Sache und das ist auch eine gute Sache. Mhm. Ja, genau. Also das ist da drin und was in diesem Spruch auch noch drin ist, ist wahrhaftig sein in der Liebe. Ja, wahrhaftig sein. Finde ich auch gut. Also das hat ja was mit Ehrlichkeit zu tun, das hat was mit Aufrichtigkeit zu tun, das hat auch was damit zu tun, vielleicht mal Dinge beim Namen zu nennen, die unbequem sind, die nicht so passen, aber nicht so aus der Lust dann zerstören, sondern einfach, da steckt ja Liebe drin. Also das heißt, dass man auch brennt dafür. Und deshalb finde ich zum Beispiel, das ist für mich wichtig in meinem Glauben. Ich bin ja nicht mehr so in der Kirche jetzt direkt aktiv, aber da, wo ich Menschen begegne, ne, in der Bundespolizei, wo es ja gar nicht um Kirche und auch oft nicht um Glauben geht, aber diese Grundhaltung mitzubringen von, ich glaube, dass es noch gut werden kann. Ich glaube, dass dein Leben eine gute Wendung nimmt. Ich glaube, dass es Gott gut mit dir meint. Dass du auch mit deinen Schwächen oder mit deinen Fehlern geliebt wirst. Das ist eine Grundhaltung, finde ich, die man in ein Gespräch hineinbringen kann, ohne zunächst von Gott zu erzählen. Aber kann man natürlich auch, ist klar. Und das ist so eine Motivation, finde ich. Und also die ist für mich einfach wichtig. Darum ist Glaube mir auch wichtig. Aber das ist eine ganz andere Sache natürlich, das Wachstum oder das Schrumpfen. Ja, in der Kirche spricht man auch von Schrumpfen. Und es ist ja nicht nur das Schrumpfen an Gebäuden und Ressourcen. Es ist ja manchmal auch ein bisschen das Schrumpfen an Glauben, ne? Ich höre mich dir nicht widersprechen. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt so, jetzt bin ich ein bisschen fromm geworden, glaube ich. Aber ach. Was hier darf ich mal sein? Im Podcast darf ich aber nicht nur böse sein, ich darf auch mal ein bisschen fromm sein. Genau. Ja, und dieser Epheser 4-Text, der ist ja auch pfingstlich interessant, weil er so ein bisschen versucht, Ordnung reinzubringen. Also da heißt es gibt Gott selbst gab also gewisse Ämter, da werden Ämter aufgezählt und so, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut worden und so. Und das steht ja so ein bisschen im Gegenpol zu dieser Vorstellung von Pfingsten, also Brausen, lebendiges Feuer, Wind, Bewegung und so. Und jetzt kommen erstmal die Ämter und ordnen das alles wieder. Und genauso, weil es dann heißt, damit wir nicht mehr unmündig sein, also wie die Kinder im Grunde, die nur wachsen und sammeln, aber nicht unterscheiden können, was ist denn eine gute, was ist ein guter Inhalt oder was ist denn eine gute Quelle für Erkenntnis. Und uns von einem jeden Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch das trügerische Würfeln der Menschen. Mhm. Also, das heißt also, es ist offensichtlich schon damals manchmal schwierig gewesen, das lebendige Wirken des Geistes und das, sagen wir, vielleicht auch recht egozentrische Wirken von Menschen auseinanderzuhalten. Und dann sozusagen, ja, also wo ist denn jetzt der Geist und wo wird's aber schwierig, wo ist die Grenze und die Idee, die der Epheserbrief da hat, dafür muss es Leute geben, genau. Die da vielleicht in gewisser Hinsicht ausgebildet sind, die vielleicht auch ein bisschen größeren Horizont wahrnehmen oder wie auch immer. Es gibt ja manchmal Leute, die zum Beispiel im Gottesdienst aufstehen, hatte ich vorher Tage auch, und also da am Ende des Abendmahls wollte der jetzt mit mir mal eben diskutieren, dass er der Gemeinde jetzt etwas abkündigen möchte. Und da dachte ich, nö, weil ich ahnte auch schon, wo das hingeht. Aber es geht eben auch nicht, dass jeder irgendwas mitbringt und mal eben ohne jede Absprache sagt, so, und das teile ich jetzt der Gemeinde mit und so wird es jetzt gemacht. Dafür gibt es dann auch Zuständigkeiten und das kann man ja vorher mit entsprechenden Leuten, zum Beispiel mit mir, absprechen. Ne? Genau. Es ist, wenn ich mich kirchengeschichtlich entsinne, ist es doch so, dass sowohl die Bildung des Kanons, also die Zusammenstellung der biblischen Bücher, wie die Entstehung des Bischofsamtes, also der geistlichen Leitung sozusagen, ihren Ursprung ja darin hat, dass man gesagt hat, wir müssen eine gewisse Linie reinkriegen in die vielen Strömungen, die es gibt. Also es gab ja auch in der Entstehung des Christentums viele unterschiedliche philosophische Betrachtungen, viele Herangehensweisen, viele Veränderungen auch und so weiter. Und man gesagt, wir müssen mal so eine Linie finden. Also brauchen wir einerseits einen Schriftenkanon, wo man zusammengefasst ist, was so die Bücher sind, die so in die Mitte gehören, sag ich mal. Und man braucht Ämter, Bischofsämter, an der Stelle waren es noch, die einfach mal sagen, da ist eine gewisse Lehrmeinung vertreten, ein gewisser Rahmen abgesteckt zumindest, damit das nicht in jede Richtung geht. Und so wird das heute aussehen. Das ist zum Beispiel ein Grund, finde ich, warum es auch noch Pfarrerinnen und Pfarrer geben muss, die Theologie studiert haben. Nicht, weil die besser glauben oder so, sondern einfach, weil die sich nochmal auf eine bestimmte Weise auch mit der Bibel beschäftigt haben und vielleicht auch an einer einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen Erkenntnis einbringen können. Und darum haben wir auch Bekenntnisschriften zum Beispiel, wenn wir ordiniert werden, dass wir uns beispielsweise auf die barmatheologische Erklärung einigen, also dass Christus die Mitte ist und nicht irgendwas anderes. Das sind so Dinge, bei allem Geist, kann ja heißen, wird auch dynamisch und so, aber es kann ja auch leicht Chaos werden. Und da muss so ein Rahmen, glaube ich, abgesteckt werden. Wohl wahr. Also das, da gibt es auch Gemeinden, die sagen, nein, wir lassen nur den Geist zu Wort kommen, das kann aber jedem und jederzeit. Und die neigen manchmal auch dazu, wirklich total ins Chaos zu abzudriften, weil sich dann, da geht es dann darum, welche Menschen sich da besonders durchsetzen und die dann aber quasi auch jeden chemischen Kurzschluss im eigenen Hirn so sofort für die Quelle der Weisheit halten. Und dann ist es wirklich sehr schwierig, also zu sagen, was ist denn nun vom Heiligen Geist und was nicht. Das wenn ich sage, weil ich das sage, ist das vom Heiligen Geist, das geht schon mal nicht. Genau, darum ist es halt gut bei allen Visionären und allem, wie gesagt, fantasievollen Kreativen, dass es eben so eine gewisse Beständigkeit gibt und da Veränderungsprozesse kann es ja geben, aber die müssen natürlich da auch ein bisschen abgestimmt sein. Also ein Verkrusten ist blöd, wenn man einfach das Alte nur bewahrt um jeden Preis. Genauso blöd ist es aber, glaube ich, wenn man nur noch sagt, alles ist nur noch Bewegung und Chaos, wir brauchen so einen guten Weg, eine gute Balance in beiden. Ja. Und trotzdem kann man ja an Pfingsten fröhlich Geburtstag feiern, denn Pfingsten ist ja tatsächlich Geburtstag von Kirchen. Da ist damals die erste Kirchen, also die erste Gemeinde von Begeisterten entstanden. Und das feiern wir eigentlich. Und ja, heute Morgen hörte ich schon, oh, der ADAC warnt vor Staus, weil die Leute ja alle jetzt übers Pfingstwochenende in den Kurzurlaub fahren. Auch das wieder so ein kirchlicher Feiertag, der für die Leute eigentlich nur ein Grund ist, um wegzufahren und und freie Tage auszunutzen. Man kann ja auch im Urlaub und man kann ja auch damit feiern. Ne, aber man kann ja auch sagen, ey Leute, wir feiern Geburtstag. Ja, genau. Wobei, ich finde immer, was man in der Kirche manchmal auch so ein bisschen schräg ist, man feiert oft den Geburtstag der Kirche und meint dann tatsächlich die Institution. Man feiert sich selbst, also seine eigene Geburt sozusagen. Ich glaube, so ist das aber nicht gemeint. Also wenn da steht Entstehung der Kirche, heißt es, glaube ich, eher die Gemeinschaft von Menschen, die zusammenkommen und sich von Gottes Geist berühren lassen. So würde ich an der Stelle mal Kirche verstehen. So nämlich. Und nicht im Sinne von, ich bin jetzt Institution oder ich bin EKD oder ich bin jetzt vielleicht, weiß ich nicht, muss im Gottesdienst schön, also Pfingstgottesdienst liebe ich. Aber das ist nicht alles. Eigentlich geht es um das inhaltliche Berührtsein und es geht um die Gemeinschaft. Und da schließt sich der Kreis. Gemeinschaft kann auch Gottesdienst vor allem heißen. Und darum kann es auch mal ganz schön sein, auf Pfingsten in den Gottesdienst zu gehen. Ja. Genau. Und man kann auch das ganze Jahr Geburtstag von Kirche feiern. Also zum Beispiel auch eine Woche nach Pfingsten oder zwei Wochen nach Pfingsten. Also das kann man, man kann das immer feiern. Und auch wenn man den Podcast erst nach Pfingsten hört, macht das gar nichts, weil eigentlich wirkt der Geist auch das ganze Jahr. Sogar über Podcasts vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Also man weiß ausgeschlossen. Man kann es nicht sagen. Er geht ja, wo er will. Und wo er nicht will, weht er auch nicht. Ne? So. Ich sage aber jetzt nicht, wo er nicht weht. So. Nein, das sagen wir nicht. Nein, weiß ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Nein, eben. Nein, ich weiß es nicht. In diesem Sinne. So. Genau. Lieber Lars, ich wünsche dir ein tolles Pfingstwochenende allen Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Ja, frohe Pfingsten und bleib behütet. Bis bald. Tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.